I'm going to take just a moment here to introduce myself. Ich werde mir einen Moment jetzt nehmen, mich auch selbst kurz vorzustellen. This morning I came with my wife, but this evening I've come with my son. Also heute früh kam ich mit meiner Frau, heute Abend habe ich meinen Sohn mitgebracht. My name is Joe Ziska. Ich bin der Joe Ziska. I served as a pastor for a number of years before ever coming to Austria. Ich habe schon einige Jahre als Pastor gedient, bevor ich nach Österreich kam. But we've been here for over 30 years. We came at the start of 1979. 1979 kamen wir hierher, um dann auch hier zu dienen. Yeah. My real passion is to reach people with the gospel and to build churches. Meine echte Leidenschaft ist einfach, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und dann daraus auch Gemeinden zu bauen. We've been able to help some small churches that have been at their beginning stages, and we've been able to plant one church already. Und es ist uns möglich gewesen, praktisch einigen Gemeinden praktisch im Anfangsstadium beim Gemeindebau zu unterstützen, aber auch selbst eine Gemeinde zu gründen. And now we're involved in a second church plant out in Klosterneuburg. Und nun sind wir dabei, praktisch eine weitere Gemeinde zu gründen, das ist draußen in Klosterneuburg. But it was very evident already in the early 80s that if our movement is going to be strong, we need to be training leaders. Aber es ist schon sehr früh klar geworden, bereits in den 80ern, dass wenn unsere Bewegung einfach stark werden sollen, dann müssen wir auch entsprechende Leiter ausbilden. So we started the program Biblische Ausbildung am Ort, Biblical Training on Location. We started that program and you can see some of the materials there. I'd be glad to explain that. But it comes into the church itself for training right here in the local church. Also die biblische Ausbildung am Ort ist eine Ausbildung, die direkt praktisch hier für die Gemeinden gedacht ist, um die Gemeinden vor Ort zu unterstützen. Based on roughly 20 years of working with that though, we also had a call to start a formal Bible school. Und da wir da so etwa 20 Jahre Erfahrung dann gesammelt haben, haben wir uns dann auch berufen gefühlt, entsprechend auch eine formelle akademische Bibelausbildung in Form einer Bibelschule zu machen. And that's where the Bible school is, the EWAC that Christina was talking about. Und das ist das, wie die EWAC positioniert ist, die Evangelische Akademie. I had the privilege of helping in starting both of those works. Und ich hatte das Vorrecht, einfach beide diese Werke mit begründen zu dürfen. So that's a little bit of an advertising block. Das ist jetzt ein bisschen die Werbeeinschaltung gewesen. And now I'd like you to turn in your Bibles to Ephesians, the book of Ephesians, that small letter from Paul. Und jetzt möchte ich einfach im Anschluss, dass ihr einmal hinschlagt zu dem Epheserbrief. And while you're turning to that, I want to relate an incident that I experienced years ago. Und während ihr dorthin schlagt, möchte ich einfach mal berichten von einem Vorfall, der sich vor ein paar Jahren zugetragen hat. One of my friends in BAO had gone off to a meeting with the Argegö. Da war einer meiner Freunde, der ging los und da gab es ein Treffen von der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Gemeinden in Österreich, Argegö. And he was in a small group with one of the members of the Gran Church. Und er war da in einer kleinen Gruppe mit einem der Mitgliedern von einer anderen Gemeinde. And as just a small aside here, that particular member was one that had kind of a reputation for being fairly critical. Und so eine kleine Seitennotiz praktisch da, dieses Mitglied galt eigentlich als ein bisschen kritisch oder sehr kritisch eigentlich. But in that group, aber in dieser kleinen Gruppe, sagte die Person, my friend said, she just raved about how wonderful her church was. In dieser kleinen Gruppe hat diese Person einfach total, ist sie aufgeblüht und hat gesagt, schau, meine Gemeinde, die ist einfach wunderbar. Ich freue mich so sehr über die Gemeinde. And his response to me, I'll say it in German. Und seine Reaktion darauf war im Deutschen. So etwas gibt's auch? He was saying in essence, can you believe it? Somebody actually liked their church. Er hat gemeint, so etwas... Die hat ihre eigene Gemeinde wirklich gern gehabt. And now I want to just say that my reaction to his reaction was... Oh, also ich möchte sagen, meine Reaktion auf seine oder ihre Reaktion war... That was really neat. Das war doch wirklich nett. Or was it? Because after all, why should it be so surprising that somebody talks like that? Aber kleinen Moment, denken wir doch mal nach, soll uns das überraschen, dass jemand so über seine Gemeinde spricht? One side of me was happy, one side of me was disturbed. Und auf der einen Seite war ich praktisch mit ihrer Aussage sehr glücklich, aber auf der anderen Seite, dass das so selten erschien, damit war ich nicht zufrieden. Because the church is God's own invention. Weil auch die Gemeinde Gottes eigene Schöpfung und Erfindung ist. Jesus said in Matthew 16, 18, I will build my church and the gates of heaven will not stand against it. Hatte Jesus selbst gesagt in Matthäus 16, Vers 18, dass er seine Gemeinde baut und dass die Pforten der Hölle nicht gegen anstehen können. You see, the church is not an institution that was started by humans. Die Gemeinde ist nicht eine Einrichtung, eine Institution, die irgendwie von Menschen begonnen worden wäre. Jesus himself called it into life. Jesus selbst hat es ins Leben gerufen. It's something wonderful, it's something supernatural. Es ist etwas Wunderbares, etwas Übernatürliches. The church is supposed to be a piece of heaven on earth. Die Gemeinde sollte einfach ein Stück Himmel hier auf Erden sein. But that's not always our experience, is it? Aber unsere Erfahrung ist ja nicht immer so. Another person from that same church some years later was rather disturbed and ended up just saying I won't stay here anymore. Eine andere Person von der gleichen Gemeinde war irgendwie ziemlich verstört über bestimmte Dinge und sagte, na, also ich werde hier nicht mehr bleiben. That person said this is a Problemverein. This is a club with problems. And he was saying this about not only our church, but all evangelical churches. Aber er macht diese Aussage, ja, das sind ja nur Probleme, und er macht das so pauschal für alle Gemeinden. For him, it was more harmful to be in an evangelical church than to just go off and try to be a Christian on his own. Nach seiner Aussage ist es einfach schmerzlich, irgendwo in einer Gemeinde zu sein, und es wäre doch besser, irgendwie sich allein durch die Welt zu bewegen. One of our BAO courses is called Bausteine einer dynamischen Gemeinde. One of the courses, einer der Kurse bei uns, Bausteine der dynamischen Gemeinde. This Church Dynamics course, in the very first lesson, talks about how wonderful the church should be. Und einer unserer Kurse praktisch redet genau darüber, wie wunderbar doch die Gemeinde von Gott gedacht ist und sie sein soll. And when I was leading this course a few years ago, one of the ladies in one of these sessions said, after the second session, she was dropping out. Da war eine Frau praktisch, die dort in einer dieser Kurse besuchte, die dann aber praktisch diesen Kurs einfach fallen ließ. And she simply said, this doesn't square with my experience. I can't relate to this. Weil sie einfach sagt, na kleinen Moment, du lehrst mich da etwas, was meiner eigenen Erfahrung überhaupt nicht entspricht. So now the question for us tonight is, which is reality? Either this idealistic view of something wonderful or something very pedestrian that maybe is not even something we want to be a part of. Also wäre die Frage praktisch, was ist nun die Realität? Etwas Wunderbares, so wunderbar ideal, oder praktisch ist diese, was wir denken, dass unsere Erfahrung ist, die Realität? With reference to that, let's look at what Paul writes in chapter 2 of Ephesians. Schauen wir uns einmal dazu an, was Paulus schreibt. Okay, we're going to start at verse 19. Schauen wir uns mal Epheser Brief an, Kapitel 2, Vers 19 fortfolgend. He's talking about the people who've been called together to be the church. Er spricht da über die Leute, die da zusammen berufen worden sind, die Gemeinde zu bilden. And he describes them in this fashion. Und er beschreibt sie so. Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, das heißt seine Familie. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. I see three concrete images of the church here, and later we'll come to a fourth one. Wir sehen hier drei ganz konkrete Bilder, die praktisch für die Gemeinde verwendet werden. Und ich werde dann später noch ein viertes hinzufügen. The first is an image that we see in several texts calling us a people of God. Das erste, das sehen wir in verschiedenen anderen Textstellen auch, praktisch wir werden als Volk Gottes bezeichnet. Now we know that God's chosen people are the Jews. Und wir wissen, dass Gott das auserwählte Volk doch die Juden sind. And we know that he has worked with and through them throughout all of his history. Und wir wissen, dass er mit ihnen und durch sie in der gesamten Menschheitsgeschichte, in seiner Geschichte gewirkt hat. But we see in Paul's letters that he talks about us being grafted in to that very people of God. Aber wir sehen auch in den paulinischen Briefen, dass wir unter ihnen eingepflanzt wurden, unter dem Volk Gottes. Maybe I can pick up from the Apostle Peter in his letter and take some of the images from him also. Vielleicht kann ich das einmal dann aufnehmen bei dem Apostel Petrus und schauen, was er in seinen Briefen dazu sagt. In chapter 2 of 1 Peter, in verse 9, he talks about us being a chosen generation. Im 1. Petrus Kapitel 2 Vers 9, da sagt er über uns, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind. A royal priesthood. Ein königliches Priestertum. A holy nation. Eine heilige Nation. A people that belongs to God. Ein Volk, das Gott gehört. He's made us into a new people united with Jewish believers in Christ. Er hat uns zu einem neuen Volk zusammengefügt und wir sind vereint mit den Juden in Christus. It's interesting, the early Christians saw themselves as a third race in humanity. Die frühen Christen haben sich als eine gewissermaßen dritte Rasse, ein drittes Geschlecht praktisch in der Menschheit gesehen. Now in our Western societies we think of races being connected with the color of skin. In unserer westlichen Welt, dann denken wir, die Rassen sind irgendwie da verbunden mit den verschiedenen Hautfarben. But for the Jews, there were two races on earth. Aber für die Juden aus deren Sicht gab es nur zwei Rassen oder Geschlechter auf der Erde. The Jews and everybody else. Die Juden und all die anderen. And the early Christians, many of them who were Jewish in background, but there were lots of non-Jews that were joining together, said, we've become a third race. Und die frühen Christen dachten sich, kleinen Moment, da gab es verschiedene Völker praktisch, die sagten, wir doch selbst sind ein neues Geschlecht. And Jesus' goal is to make this third race of little Christs, people who are resembling him on earth. Aber Jesus möchte praktisch, dass dieses dritte Geschlecht einfach wie Entsprechung Christi sind hier auf Erden. Whether we call it a race or a nation, this text tells us, you're grafted in there and you're no longer strangers, you're no longer foreigners. Ob wir das nun ein Geschlecht nennen oder eine Nation praktisch, wir sind nicht mehr Fremde, sondern wir sind da mit eingebaut. Actually, he uses a second word also, where he says, and you're not just people passing through, foreign sojourners. Und er sagt, wir sind nicht einfach nur Leute, die das so einfach durchziehen praktisch, die keine Bleibe da haben. You're actually full-fledged members of this new people. Ihr seid echte Mitglieder dieses neuen Volkes. And not just second-class citizens, like sometimes people get a passport, but everybody says they're not real Austrians. Und nicht so, dass es wäre praktisch, naja, die haben zwar einen Pass, aber die sind eigentlich nicht wirklich Österreicher. No, you're fully integrated into this new people of God. Aber nein, wir sind voll praktisch eingebürgert, integriert in das Volk Gottes. This is something that is an important concept because this is part of our glorious existence together. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept, weil es ein Teil unserer herrlichen Existenz gemeinsam. Regardless of our race or our background socially or language or whatever, we have become one people together. Ungeachtet unseres Hintergrunds praktisch, wo wir herkommen, wir sind zu einem Volk geworden. And we'll see in chapter 4 that it talks about us. In chapter 4. Wir werden das sehen praktisch in Kapitel 4, da spricht es davon, that we become fellow citizens with the other saints. Dass wir Mitbürger der anderen Heiligen sind. We're going to be and we are holy because of his blood. Wir sind heilig wegen seinem Blut. And he wants us to achieve full maturity in him. Und er möchte, dass wir zur vollen Reife in ihm gelangen. He wants us to become concerned about every other member of the church. Und sie möchte, dass wir auch besorgt sind um jedes einzelne Mitglied der Gemeinde. Interceding for them in prayer. Dass wir Fürbitte halten für sie im Gebet. And in final analysis, we come together to glorify God. Und wenn man es letztendlich zusammenfasst, wir kommen zusammen, um Gott zu verherrlichen. Now this is a picture for the worldwide universal church, of course. Und das ist natürlich ein Bild für die weltweite universelle Gemeinde. But Paul and the other writers of the New Testament always wanted it also applied to the local church. Aber Paulus und die anderen Schreiber des Neuen Testaments, sie wollen natürlich auch auf die lokale Gemeinde, auf die Ortsgemeinde angewandt wissen. This is supposed to be an expression of that very picture of the worldwide church of God. Und ihr sollt damit also auch ein Ausdruck sein, praktisch hier vor Ort der weltweiten Gemeinde. This image of people is there in verse 19 that we've already read, but he also goes on and picks up another thing in the last part of verse 19. We're members of God's household. Dieses Bild finden wir dann auch praktisch in Kapitel 19. Da ist noch ein weiteres praktisch, dass er sagt, wir sind Gottes Hausgenossen, wir gehören zu seiner Familie. This is a little more personal image. Das ist ein Bild praktisch, was dann noch viel persönlicher wird. When we're members of a people, we're sort of kind of lost in that mass. Wir sind da Mitglieder eines bestimmten Volkes, praktisch irgendwo gehen wir da vielleicht in der Masse verloren, denken wir. Aber here he's telling us household in the sense of we're part of God's family. Wir sind Teil seines Haushalts, das heißt mit der Bedeutung, dass wir Teil der Familie Gottes sind. That's why we sometimes refer to ourselves as brothers and sisters. We are a family together. Und deshalb stehen wir zueinander auch oftmals mit dem Ausdruck Brüder und Schwestern in Beziehung, das heißt Brüder und Schwestern im Herrn. We have a love relationship with one another that is our calling. That's what a church is supposed to be. Wir haben eine Beziehung der Liebe miteinander und das ist unsere Berufung als Gemeinde. This week one of our house circles in Klosterneuburg, a couple of young ladies were there that we were talking about the nature of a church. In dieser Woche hatten wir Hauskreis in Klosterneuburg und wir sprachen da und es waren zwei junge Damen da und wir sprachen praktisch über die Natur der Gemeinde, das Wesen der Gemeinde. And I can't really say that these are necessarily young women that are believers yet in our sense of that word. Und ich kann noch nicht sagen, dass sie praktisch in dem Sinne Gläubige sind, praktisch wie wir das von der Schrift her sehen würden. But based on the picture of the church in Acts 2, aber auf Grundlage dessen, was praktisch über die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 gesagt wird, they both said, one of the keys to a real Christian fellowship is the love and concern that the people have for one another. Ein Schlüssel und Merkmal der christlichen Gemeinde praktisch muss doch ganz einfach die Liebe sein, die sie füreinander haben. Das erkennen wir, sagten sie. It's the clear teaching of the New Testament, but it's also the practice of the early church and it's supposed to be the Merkmal, the characteristic, the concrete attribute of all churches. Und das ist die klare Lehre des Neuen Testaments, aber es ist auch in der Umsetzung praktisch das sichtbare Merkmal der konkreten Gemeinde. We see it also in the same chapter a little later, in the same book, where Paul talks about us being the bride of Christ. Und wir können es auch sehr später sehen praktisch, wenn Paulus da über die Braut Christi spricht. I'm not going to go into a lot of detail there, but that says a lot about not only our relationship to him, but how we must somehow, in a collective sense, be related to one another. Aber das sagt nicht nur etwas praktisch über unsere Beziehung zu ihm, nämlich diese Ehebeziehung, sondern es zeigt auch etwas aus über die Beziehung, die wir miteinander führen sollen. Now, when this book talks about us being the bride of Christ, wenn dieses Buch darüber spricht, dass wir die Braut Christi sind, we can obviously ask ourselves, well, does Jesus love that bride? Dann können wir uns auch sicherlich die Frage auch stellen, na klar, Moment, dann muss doch Jesus auch die Gemeinde lieben, oder nicht? And the answer is, of course. Und die Antwort ist, natürlich liebt er seine Gemeinde, natürlich liebt er uns. The question then arises, do we love the church? Do we love each other? And do we love him at the same time? Dann stellt sich aber die Frage, lieben wir einander uns in der gleichen Weise und lieben wir ihn als Gemeinde so? So this is some of the pictures that we're having of what church is all about, what we're supposed to be. Oh, das sind einige der Bilder praktisch darüber, wie die Gemeinde praktisch sein sollte. In this verse 19 we also have a third image that I'd like to at least touch on. Und im Vers 19 finden wir noch ein drittes Bild, was ich also kurz auch ansprechen möchte. It's not quite so personal. It's calling us a building, a temple. Das ist in dem Fall nicht so persönlich jetzt gesprochen. Es nennt uns, betrachtet uns als ein Gebäude und zwar als Tempel. Now, that's maybe not so attractive for you, being likened to a building. Das mag vielleicht nicht so attraktiv sein, dass man sagt, Clement, du bist vergleichbar mit einem Gebäude. But when we think back to the context here and we think about Ephesus and the temple that was there, aber wenn wir einmal den, Kon- den Kontext des Epheserbriefs dazu betrachten und auch in Erwägung ziehen, praktisch, dass es ja dort einen solchen Tempel gab. Earlier, one of the temples there in Ephesus was one of the seven wonders of the ancient world. Früher war es so, dass der Tempel dort als eines der sieben Weltwunder galt. Now that one was burned down by an arsonist. Dies wurde niedergebrannt von einem. But the successor temple. Also der nachfolgende dann. But the successor temple was then built as a replacement by Alexander the Great. Der spätere Tempel, der nach dem Niedergebrannten gebaut wurde, wurde von Alexander dem Großen selbst gebaut. That's the one that Paul himself saw. That's the one that was there in this town that was being written to. Und das ist der Tempel, den dann später auch Paulus sah und der eben in dieser Stadt stand, praktisch an den Paulus diesen Brief schrieb. I had some pictures of it and I can describe it in detail, but it doesn't really matter. It was fantastic. Ich habe da ein paar Bilder davon praktisch und ich könnte es auch beschreiben, aber einfach mit einem Wort zu sagen, einfach ein fantastisches Gebäude. Or we could think about the temple in Jerusalem. Oder noch viel mehr, wir könnten denken an den Tempel in Jerusalem. Now that was smaller, it wasn't quite as flashy. Der war ein bisschen kleiner und der war vielleicht nicht so pompös. Aber that temple was the only place on earth where sacrifice could be made to the living God. Aber dieser Platz war der einzige Ort auf Gottes Erdboden, wo ihm praktisch Opfer gegeben werden durften. God said, I will personally live in that place in the Holy of Holies. Und Gott hat selbst gesagt, ich werde persönlich an diesem Ort wohnen, in dem Allerheiligsten eben dieses Tempels. So when we start thinking about ourselves as being a temple, that's pretty special. Also wenn wir dann praktisch uns auch als solches, als Tempel betrachten können, dann ist das eine sehr, sehr besondere Ausdrucksweise. And Jesus, according to this text, is the chief cornerstone in that temple that we become. Und Jesus selbst ist dazu an der Grund und Eckstein dieses Tempels, zu dem wir gemeinsam werden. Everything that's built is aligned according to him. Und alles, was da zusammengebaut wird und aufgerichtet wird, ist in Ausrichtung zu ihm. Dem Grundstein. And we are joined together and become this holy temple built on the basis of the foundation of the prophets and the apostles based on this alignment with Jesus. Und wir werden als lebendige Steine da eingebaut, miteinander verbunden, um eben praktisch diesen Tempel darzustellen, der aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. And as it stands here, we also become the dwelling of God in his Holy Spirit. Und wie es dann auch weiter heißt, wir werden praktisch zum Behausung Gottes im Heiligen Geist. So, when we think about us being the church in the sense that Paul was writing it, that is unbelievably high as a calling. Und wenn wir uns dann so betrachten können, in der Art und Weise praktisch, wie Paulus die Gemeinde beschreibt, dann erkennen wir, dass es eine unheimlich hohe Berufung ist, die Gott uns schenkt. Now let's just look at one last image, this time in chapter 4 of Ephesians. Und wir weitergehen und einmal schauen im Kapitel 4 vom Epheserbrief. And I want to read a short passage beginning with verse 11. Ich möchte eine kurze Stelle vorlesen, und zwar beginnend mit Vers 11 folgenden, Epheser 4. Now he talks about giftedness in verse 11. He says, it was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Und aus dem Zusammenhang spricht er über Begabung des Leibes, also der Gemeinde. Und er sagt ab Vers 11, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. And in the next verses he talks about being careful about the teaching of the church, and he goes on then to say, this body has a head, in verse 15, a head that is Christ. From him the whole body is joined and held together by every supporting ligament and grows and builds itself up in love as each part does its work. Und im Weiteren spricht er dann in Vers 14, 15 über die Bedeutung der Lehre in der Gemeinde und fährt dann fort in Vers 16 und sagt, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Und später kommt dann darauf, dass er sagt, ja, dass er selbst, also Jesus, das Haupt ist. Now you've heard messages, I'm sure, about us as the body of Christ. Und ihr habt bereits Botschaften sicherlich gehört über den Leib Christi. But this is an important concept that needs to be repeated over and over again to us. Das ist aber ein ganz wichtiges Konzept, was uns immer wieder eindringlich wiederholt werden muss. In his earlier letters, Corinthians, for example, he was emphasizing the unity that we need to have so that we can function together as one body. In den vorausgehenden Briefen, zum Beispiel im Korintherbrief, da spricht er praktisch über die Einheit insgesamt als Leib. We become the organic embodiment of Christ on earth. Wir werden praktisch die organische, wir sind die organische Verkörperung des Leibes Christi hier auf Erden. See, this body image means we're not an organization, we're an organism. Dieses Bild vom Leib bedeutet, dass wir nicht eine Organisation sind, sondern vielmehr ein lebendiger Organismus. One of my first sermons in German, I was asked to talk about the difference in the German word member. Und eine der ersten Botschaften, die ich hier gesprochen habe, da ging es darum, dass ich gesprochen habe darüber, was ein Unterschied ist, praktisch das deutsche Wort Glied und als zweites eben Mitglied. And that differentiation, Glied und Mitglied, tells us a whole lot, because one is a part of the body, something organic, and one is just some sort of member of a club. Und diese Unterscheidung im Deutschen ist da sehr bedeutend, dass das eine zeigt uns praktisch, ja, ich bin ein Glied, das heißt ein organischer Teil praktisch eines Körpers, und das andere vielmehr nur ein Mitglied einer Organisation. See, this text tells us this the body is going to be built up from all of us, we're all contributing, so we all reach the unity of faith, all in the knowledge of the Son of God, all becoming mature, all becoming this whole measure of the fullness of Christ. Und dieser Text zeigt uns, dass wir praktisch alle zusammengefügt sind und alle einfach einen Anteil haben, dass wir gemeinsam praktisch die Fülle Gottes in Christus darstellen. And that every one of us is contributing is something that my friend that I talked about earlier that left our church seemingly lost from sight. Und dass wir alle dazu einen Anteil haben und damit auch einen Beitrag leisten, das ist etwas, was mein Freund praktisch irgendwo nicht bedacht hat und verabsäumt hat. Now he wanted to serve in his own way. Naja, er wollte vielleicht dienen auf seine eigene Weise. But ultimately the calling was for him to serve in a way that built up the body. Aber letztendlich war doch die Berufung die, dass er praktisch hätte in einer Weise dienen sollen, dass es den Leib erbaut. And by leaving, he made an even bigger problem in that he pulled himself out of the body, severing himself. Und indem er da praktisch die Gemeinde verließ, praktisch hat er noch ein viel größeres Problem erzeugt, indem er sich nämlich aus diesem organischen Zusammenhalt einfach rausgetrennt hat. He was no longer helping the growth and building up of the body. He was actually harming it. Er hat nicht mehr praktisch dazu beigetragen, dass der Leib einfach wachsen konnte, sondern vielmehr hat er dazu beigetragen, dass er verletzt wurde. At the same time, I want to tell you the story of another young man in the same church, roughly at the same time. Und ich möchte euch dann auch aber die Geschichte einer anderen Person nennen, eines Mannes praktisch, der zur gleichen Zeit praktisch sich in der Gemeinde befand. Seine Sicht. He invited a friend to the church service on a particular Sunday. Er lud an einem besonderen speziellen Gottesdienst, an einem speziellen Sonntag, einen Freund zum Gottesdienst ein. Now I didn't know that this guest was his invitee. Und ich wusste nicht, dass praktisch dieser Gast von ihm eingeladen worden war. But as a good leader in the church, I went up to this new guest, this young man. Als ein guter Leiter in der Gemeinde bin ich natürlich zu diesem neuen Mann hingegangen. I asked the young man, "Hi, I'm so and so, and who are you, and why are you here this morning?" Und ich stellte mich vor und sagte, "Hallo, ich bin und ja, wer bist du und praktisch, du bist neu hier früh." And he answered, "Well, actually, I'm only here because of that fella." Und er sagte mir, weißt du, eigentlich bin ich nur hier, weil er mich mitgebracht hat. And we're actually supposed to go out to Schladming and go skiing today. Eigentlich hätten wir eher nach Schladming fahren sollen, praktisch zum Skifahren. But the young man from our church said, "I don't want to miss church this morning." Aber er sagte, kleinen Moment, bevor wir da hinfahren, ich möchte doch den Gottesdienst nicht verpassen. Ich möchte erst dorthin gehen. Is that an attitude not only of working to build up the body, but showing a love and integral involvement in the body. Ist das nicht ein wunderbares Beispiel praktisch, dass man nicht nur Liebe gegenüber dem Leib einfach zeigt und ihm erweist, sondern auch, dass man sich sieht als integraler Bestandteil, der den Leib einfach aufbaut? Are you experiencing your role in this church as being part of a dynamic and divine organism? Erlebt ihr eure Rolle hier im Leib als eine solche, dass ihr ein Teil eines göttlichen Organismus seid? Now I know churches sometimes go through phases where they're sick or dysfunctional, but they're an amazing creation. Ich weiß, dass Gemeinden auch verschiedene Phasen durchleben können und manchmal scheint es so, als wenn die Gemeinde ein bisschen krank ist, aber praktisch, sie sind immer noch Gottes Schöpfung damit. Jesus is calling us his body on earth. Jesus nennt uns seinen Leib hier auf Erden. And Paul actually takes this image and puts it to a next level here. Und Paulus ergreift dieses Bild und er gibt es noch einen Schritt weiter praktisch. See, the body image in the earlier epistles was emphasizing the unity. In the prison epistles like Ephesians, he starts saying, and the head of this body is Christ. In den früheren Briefen praktisch, da betont er mehr die Einheit des Leibes, damit wir sie erkennen. Und jetzt praktisch, wenn man von den Briefen aus dem Gefängnis praktisch von Paulus spricht, da ist eine andere Betonung, nämlich Betonung liegt darauf, dass Jesus das Haupt dieses Leibes ist. He's had a new insight from the Holy Spirit. Er hat eine neue Einsicht bekommen vom Heiligen Geist. Taking this image of the body, in essence he's saying, it's the brains here that is helping to make everything function properly. Und indem man dieses Bild des Leibes betrachtet, kam er eben auf diesen Erkenntnis praktisch, dass es das Hirn ist, was den ganzen Leib, also das Haupt ist, was den ganzen Leib überhaupt zum Funktionieren bringt. Now I'm not trying to emphasize that everybody's got to be obedient to Jesus. Und da geht's nicht so jetzt zu betonen, jeder muss Jesus gehorsam sein. Although that's true. Natürlich ist das auch wahr. But it's more like in your body or mine, where when our hand moves out like this, it's almost effortless. The response from brain to the hand. Aber es ist nicht vielmehr so, wenn wir einmal bedenken praktisch, aber wenn ich meine Hand ausstrecke, ist es einfach ein Impuls, der ganz normal und ganz natürlich praktisch von dem Gehirn in die Hand geht und es geht fast wie automatisch. And that's what a healthy body is. It simply responds to Jesus in obedience, but effortlessly. Und genau so ist es praktisch mit einem gesunden Leib. Er reagiert einfach auf die Impulse Jesu praktisch, fast ohne Anstrengung, ganz natürlich. And he says in this text that the Holy Spirit using or working in this body is going to help us build up one another in the ministry of the body within and without. Und er sagt uns einfach, dass der Heilige Geist uns hilft, dass wir uns gemeinsam praktisch aufbauen im Leib und dass das hier im Leib geschieht und auch vom Leib aus nach draußen. There's some yardsticks in our text to tell us if it's working properly. Und da gibt es ein paar Messmöglichkeiten, um einfach zu schauen, ob das auch wirklich in richtiger Weise funktioniert. In Vers 13, again, the issue of unity in the faith. Da wird das Thema der Einheit im Glauben angesprochen. He talks about the stability and becoming a mature person and a mature fellowship, fully Christ-like. Da wird es gesprochen praktisch über die Stabilität und auch über die Reife, praktisch die Mannesreife in diesem Punkt, praktisch, dass man Christus ähnlich wird. In Vers 14, that we're no longer to be childish in our thinking. Im Vers 14, dass wir nicht mehr länger Unmündige sind, so wie naive Kinder in unserem Denken. And in particular, that we're not deceived by fraud or false teaching. Und dass wir uns nicht praktisch täuschen lassen und betrügen lassen und uns unserer Lehren berauben lassen. In Vers 15, we have the admonition, speaking the truth in love. Und Vers 15 erhalten wir die Ermahnung, dass wir die Wahrheit in Liebe sprechen. And once again in verse 16, the whole body knit together. He loves to repeat that image. Und in Vers 16 wird uns dann wiederum gesagt, dass wir alle zusammengefügt, zusammengestrickt sind, praktisch. Und er liebt dieses Bild. Now as yardsticks, those are high goals. Und wenn man das als Messlatte sieht, dann sind doch das sehr hohe Ziele. And the question is always, is the reality anywhere near what this ideal says to us? Und die Frage ist praktisch, ob dann die Realität dann auch an dieses Ideal, praktisch an diesen Maßstab heranreicht. Now I know that there's never been a church I've attended that was perfect. Und ich weiß, dass es noch nie eine Gemeinde gegeben hat, die in der Realität einfach perfekt war. And I started with an example at the beginning of a lady praising the church I was a part of. Und ich habe mit einem Beispiel begonnen praktisch, dass eine Frau einfach ihre Gemeinde pries, von der sie ein Teil war. I want to reflect on a year a little bit later in that same church. Und ich möchte einfach einmal hier auf einen Punkt kommen, praktisch ein Jahr später in dieser Gemeinde. That was a year when several brothers and sisters landed in serious spiritual difficulties or marital problems. Das war ein Jahr, wo viele Brüder und Schwestern praktisch sehr schwierige geistliche Probleme durchlebten und auch einige Eheprobleme aufwiesen. It was a year when a number of people left under painful circumstances. Und es war auch ein Jahr, wo eine ganze Reihe, eine Anzahl von Leuten praktisch unter schmerzlichen Umständen die Gemeinde verließen. The finances were tight. Die Finanzen, sie waren sehr knapp. A number of the young people in the church were involved in very worldly lifestyles. Und eine ganze Reihe von jungen Leuten in der Gemeinde waren praktisch irgendwo am Irrten in der Welt herum. And when I got to the end of that year, I was personally glad to see it gone. Und als dieses Jahr vorbei war, war ich persönlich einfach froh, dass dieses Jahr einfach vorbei war. And maybe you've experienced a time in your church experience that wasn't so different. Und vielleicht habt ihr praktisch in eurem Gemeindeleben auch Zeiten erlebt, die vielleicht gar nicht anders waren. But we need to always remember that this is God's chosen instrument on earth. Aber wir müssen uns immer daran erinnern, dass dies Gottes von Gott auserwähltes Instrument zu handeln hier auf Erden ist. He's taking dumb clunky people like you and me and making His people of God. Er nimmt Dummies, sage ich mal, so wie wir praktisch, und er macht sie praktisch zu auserwählten Werkzeugen Gottes. I'm going to say the next in German. Ich sage das nächste dann. Die Gemeinde ist eher ein Spital für Sünder als ein Ballhaus für die Vollkommene. It's more a hospital for sinners than a hotel for saints. We have a lot of sin in our lives. We have a lot of failings in our lives. Wir haben sehr viel Sünde in unserem Leben, auch sehr viel Versagen müssen in unserem Leben erleben. And God wants to take us in our incompleteness, in our weakness, and make us into full, mature, Christ-like people. Und Gott möchte uns nehmen, praktisch in unserer Unvollkommenheit, um uns dann aber daraus zu erheben, praktisch in Menschen, die Christus ähnlich sind. And that is not just individual, it's also collective. Und das ist aber nicht nur einfach eine Sache, die uns jetzt persönlich betrifft und in uns persönlich geschieht, sondern es ist auch etwas, was man sehen kann in uns als Gemeinschaft. The realities in churches sometimes remind me of that TV series ER. Und die Realität in der Gemeinde, die erinnert mich oftmals an eine Fernsehserie praktisch, wo es irgendwo man in Spitäler hineinschaut. Und so Spitäler-Serien. Yeah, Notfallstation. Notfallstation. Ja, yeah, und so in this place, where in this emergency ward, it was chaotic. Aber praktisch die Intensivstation, sie ist im Fernsehen zu sehen und alles geht ziemlich im Chaos los. All kinds of things were just happening and it was a place where things were not always proper and they were not always perfect and they were not always the way that we think things should be in a hospital. Und da geht's drunter und drüber praktisch und die Leute handeln nicht immer so praktisch, wie es also recht wäre, wie man das nach der Bestimmung im Spital erwarten würde. But it was also a place of healing, of restoration, where wholeness was being restored. Und doch war es ein Ort praktisch, wo Heilung und Gesundung stattfand und praktisch, wo die Gesundheit von Menschen wiederhergestellt wurde. And that's what we want to see in our churches, selbst when even when it's a little bit messy sometimes. Und das ist das, was wir auch hier in unseren Gemeinden selbst sehen wollen, auch wenn manchmal ein bisschen die Dinge auch dann durcheinander geraten können. Every year, probably every one of you is going to have some sobering experience, some disappointment perhaps. Und es geschieht sicherlich jedes Jahr, dass irgendwer von euch auch Ernüchterungen erleben kann, wenn es um die Gemeinde geht. Here is where we come. Aber hier. To come together in our weaknesses and points of need and to find help like nowhere else. Aber hier in die Gemeinde, da können wir doch zusammenkommen praktisch und unseren Bedürfnissen einfach eine Erfüllung finden praktisch nirgendwo anders. Here we can come together and find new perspective on how we should act and live in our daily lives. Und hier können wir zusammenkommen und praktisch neue Perspektive und Hoffnung finden praktisch, wie wir in unserem täglichen Leben handeln sollen. Here we can come together and find love like is not normal in our workplaces or neighborhoods. Und hier können wir zusammenkommen und einfach eine Liebe finden und erfahren, wie das zum Beispiel am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft nicht so einfach möglich ist. Here we can come together together and tank up spiritually like we can't even on a mountaintop. Und hier können wir zusammenkommen und geistlich auftanken, wie es nicht einmal vielleicht auf einer Bergspitze möglich ist. Here we can come together and meet with the Almighty God. Und hier können wir zusammenkommen, um Gott, dem Allmächtigen, zu begegnen. I hope that you have a heart that says, I want to praise and thank God for his wonderful invention. Und ich hoffe, dass du einfach ein Herz hast, dass du sagst, ich möchte einfach Gott preisen für diese wunderbare Erfindung, die er mit der Gemeinde gemacht hat. And when there's weaknesses and problems and deficiency, that you want to pray for its healing. Und wenn es da irgendwo Schwächen, Fehler, Mängel gibt, dass du einfach betest praktisch, dass diese Dinge von Gott in Ordnung gebracht werden und gesunden. And that you're already rejoicing about the future that God has for the christliche internationale Gemeinde. Und dass du einfach voll Freude bist über die Zukunft, die Gott für die christliche internationale Gemeinde, deine Gemeinde hat. Let's pray. Lass uns beten. Himmlischer Vater, es ist unglaublich, was du alles für uns tust und die Berufung, die du für uns hast. Ich bete für diese Gemeinde, dass du in deiner Allmacht hier eintrittst und eine neue Vision schenkst, eine neue Heilung, eine neue Stärke, eine neue Ausrichtung, die eine Prägung ist für die Menschen, die dazugehören, dass sie miteinander enger verbunden werden, aber auch, dass sie nach außen umso stärker wirken können. Herr, zeige deine Liebe und deine Macht in dieser Gemeinschaft. Lass sie all das werden, wozu du sie berufen hast. Almighty God, we thank you for the fact that you love us. We thank you that you have called us to a unique role as your family, as your people, as your temple, as your body here on earth. We pray, Father, that you will make the CIG to be a wonderful fellowship of loving Christians who simply sense that they are connected together as a part of your body, seeking to serve one another and seeking to serve you in the whole community. Let them have an impact both outside and inside the church. Let this be a wonderful, growing, dynamic, loving experience for all who become a part of this fellowship, and let them rejoice over the future that you have in store for them, both now and in all eternity. Amen.